Claudia Berton. Vorwort zur deutschen Ausgabe. Jüdische Identität und jüdische Politik sind hochbrisante Themen. Obwohl sie mit einigen der schwierigsten und strittigsten Fragen der heutigen Zeit eng verknüpft sind, wagen es viele Menschen dennoch nicht, an diese Themen zu rühren. Das gilt besonders für Deutschland. Aufgrund der offenkundigen tragischen historischen Ereignisse sind wir Zeugen einer extremen Form deutscher Wachsamkeit und Gewissenhaftigkeit, sobald es um Kritik an Israel, Zionismus und jüdischer Identitätspolitik geht. Deutsche Intellektuelle, Politiker und Künstler neigen dazu, vor jeder Kritik an jüdischer Identitätspolitik, Zionismus oder Israel zurückzuschrecken. Ich schrieb Der wandernde Wehr mit dem Ziel, viele dieser Fragen für die Diskussion und Debatte zu öffnen. Ich mache geltend, dass Schuld dann ein bedeutungsvolles ethisches Ereignis wird, wenn sie in Verantwortung verwandelt wird. Deshalb bin ich der Ansicht, dass deutsche Verantwortung sich in der Unterstützung des palästinensischen Volkes ausdrücken sollte, denn im Grunde sind die Palästinenser Hitlers letzte Opfer. Fast 7 Jahrzehnte nach der Befreiung von Auschwitz leben Millionen enteigneter und entrechteter Palästinenser als Flüchtlinge in Freiluftgefängnissen. Deutsche Verantwortung in Anführungsstrichen sollte jedoch auch bedeuten, den nötigen Mut zu fassen, Israel vor seinen rassistischen, militärischen Wahnrausch zu bewahren. Hätten die Deutschen die notwendige Lektion aus ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit gezogen, sollte sie sich in einem unnachgiebigen Widerstand gegen Rassismus, Unterdrückung und Diskriminierung ausdrücken. Deutsche Politiker und Intellektuelle und Künstler sollten die ersten sein, die ihr israelisches Gegenüber auf die mit Rassismus, Nationalismus und Expansionismus verbundenen Gefahren hinweisen. Der wandernde Wehr ist ein Versuch, die Komplexität der zeitgenössischen jüdischen Frage in Anführungsstrichen zu entwirren. Es ist ein Versuch, den diesbezüglichen Diskurs zu befreien. Ich bin der festen Überzeugung, dass Fragen und Probleme jüdischer Politik und jüdischer Identitätspolitik um des Weltfriedens willen frei und offen diskutiert werden müssen. Der wandernde Wehr unternimmt den Versuch, die in Anführungsstrichen jüdische Frage aus einer neuen Perspektive zu untersuchen. Anstelle einer Ausarbeitung zu verschiedenen Fragen der Rechte und des nationalen Status der Juden als Volk oder Minderheit, setzt sich das vorliegende Buch das Ziel, eine der kompliziertesten Fragen der gegenwärtigen westlichen Politik zu entwirren. Es hinterfragt die Bedeutung von Jüdischkeit. Da Israel sich selbst offen als der in Anführungsstrichen jüdische Staat definiert und seine Panzer mit jüdischen Symbolen dekoriert, bin ich der Überzeugung, dass wir dazu berechtigt sind, uns offen zu fragen, wofür die Begriffe Judentum, Jüdischkeit, jüdische Kultur und jüdische Ideologie stehen. In meiner Studie überschreite ich bewusst einige rote Linien. Meine philosophische Untersuchung gilt den tribalen Aspekten, die in den jüdischen Diskurs, sowohl in den zionistischen wie auch in den antizionistischen, eingelagert sind. Ganz bewusst argumentiere ich, dass einige der Ähnlichkeiten zwischen Zionismus und dem jüdischen Antizionismus alarmierend sind. Ich erkunde die Holocaust-Religion. Ein Ausdruck, der erstmals von dem prominenten israelischen Philosophen Yeshayahu Leibowitz geprägt wurde. Doch ich erweitere dieses Thema auf die Fragestellung, welche Bedeutung Geschichte und Zeit im jüdischen politischen Diskurs besitzen. An dieser Stelle sei nachdrücklich darauf hingewiesen, dass der Text eine klare Unterscheidung zwischen Juden, den Menschen, Judentum, der Religion und Jüdischkeit, der Ideologie, trifft. Allein auf die dritte dieser Kategorien konzentriert sich das Buch in seinen Darlegungen zur Jüdischkeit, und zwar in Absicht einer Kritik an jüdischer Identitätspolitik und gegenwärtiger jüdischer Ideologie. Da nun einige jüdische Kampagneaktivisten hartnäckig darauf bestehen, dass der vorliegende Text antisemitisch sei, weise ich derartige Anschuldigungen entschieden zurück. Der Text richtet sich weder gegen Juden noch gegen das Judentum. Doch behandelt er eine Reihe tribaler Konzepte und Philosophien mit einigen deutlichen globalen Interessen. Manche würden sie Zionismus nennen. Ich ziehe vor, dies nicht zu tun. Zionismus ist eine zu vage Bezeichnung, um die Komplexität dieses heutigen jüdischen Nationalismus, seine Brutalität und Praxis zu erfassen. Zudem handelt es sich beim jüdischen Nationalismus um ein geistiges Phänomen, und Geistiges besitzt keine klaren Grenzen. Tatsächlich weiß niemand genau, wo Jüdischkeit endet und Zionismus beginnt oder umgekehrt. Ebenso wissen wir nicht, wo israelische Interessen enden und die Interessen der Neokonservativen beginnen. Für die Sache der Gerechtigkeit und des Friedens ist die darin enthaltene Botschaft äußerst besorgniserregend. Wir haben es hier mit einer sehr mächtigen politischen Ideologie zu tun, die keinerlei Kritik duldet, geschweige denn Opposition. Wir sind nicht nur mit Israel und den Israelis konfrontiert. Vielmehr finden wir uns in einem Konflikt mit einer aggressiven, pragmatischen Philosophie wieder, die globale Konflikte gigantischen Maßstabs befürwortet und entfacht. Es handelt sich um eine tribale Praxis, die den Einfluss und sogar Hegemonie strebt. Seit geraumer Zeit drängt das amerikanische jüdische Komitee, Klammern AJC, American Jewish Committee, auf einen Krieg gegen Iran. In aller Öffentlichkeit treten zionistische Sprachrohre wie Bernard Henri Lévy für interventionistische Kriege ein. Ganz offen übt die jüdische Lobby in Großbritannien Druck auf die britische Regierung aus, die dem Weltrechtsprinzip, in Klammern Universalprinzip, folgende britische Strafgesetzgebung dahingehend zu ändern, dass sie mutmaßlichen israelischen Kriegsverbrechern genehm ist. Währenddessen werden 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen seit Jahren mit einer Blockade bestraft. Während all dessen bestehen sogenannte antizionistische Juden und Juden in der Linken auf der Abstellung jeglicher Form von Kritik an AIPAC, dem amerikanisch-israelischen Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten, sowie an jüdischer Lobbyarbeit und jüdischer Macht. Geht es nur um Israel? Ist es wirklich nur der Zionismus? Oder sollen wir zugeben, dass es durchaus um etwas Größeres geht? In den vergangenen 2 Jahrzehnten verzeichneten wir ein wachsendes Interesse an Fragen jüdischer Geschichte, Identität und Religion. Im Jahr 1994 unternahm Israel Shahak einen der ersten mutigen Versuche, Licht in einige nicht-menschheitsuniversale Lehren des Talmud zu bringen. In seinem Buch »Jüdische Geschichte, jüdische Religion – Das Gewicht von 3000 Jahren« enthüllte Shahak den in den Talmud eingebetteten tiefen ethnozentrischen Hass gegenüber den Goyim, den Nichtjuden. In meiner Untersuchung erweitere ich Shahaks Arbeit mit einer Darstellung jener tief verwurzelten anti-nichtjüdischen, das heißt gegenüber Nichtjuden feindlichen Ideologien in verschiedenen Formen des säkularen jüdischen politischen Diskurses und sogar in der jüdischen Linken. Schließlich sind die meisten Juden kaum mit der Bibel oder dem Talmud vertraut. Deshalb versuche ich zu ergründen, was im Zentrum des jüdischen säkularen Tribalismus bzw. des ethnozentrischen Versuchs der jüdischen Linken steht, in politischen geschlossenen, nur für Juden bestimmten Zellen zu operieren. Im März 2006 veröffentlichte The London Review of Books eine von John Mearsheimer und Stephen Wald verfasste ernsthafte Studie zur israelischen Lobby in den USA. Ein Jahr später wurde daraus ein Buch mit dem Titel »Die Israel-Lobby und die US-Außenpolitik«, welches die Lobby als lose Koalition von Einzelpersonen und Organisationen beschreibt, die aktiv darauf hinarbeiten, die Außenpolitik der USA in eine pro-israelische Richtung zu steuern. In meiner Untersuchung weite ich diese Themenstellung aus und versuche zu ermitteln, was säkulare und liberale Juden in Amerika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland dazu führt, sich mit den Interessen eines anderen Landes zu verbinden. Anstatt aber auf bloß politische Fragen einzugehen, beabsichtige ich, den Ethnozentrismus im Herzen jüdischer politischer Aktivität und jüdischer Kultur herauszuarbeiten. 2008 erschien ein monumentales Werk des israelischen Historikers Shlomo Sand, mit dem er das zionistische historische Narrativ zu Fall brachte. Die Erfindung des jüdischen Volkes, leistete eine gründliche Untersuchung des betrügerischen Charakters der zionistischen Geschichtsversion. Zweck des vorliegenden Buches ist es nun, Sands Ansatz auf eine weitergehende Hinterfragung der jüdischen politischen Haltung zu Geschichte und Zeit auszudehnen. Gerne würde ich ein paar Worte zur Erläuterung des Titels meines Buches verwenden. Der Titel des englischen Originals, The Wandering Who, ist ein Wortspiel mit The Wandering Jew, der Gestalt des umherwandernden Juden aus der Folklore des christlichen Mittelalters. Der Zionismus präsentierte sich anfänglich als Versprechen, das jüdische Wandern zu beenden. Israel Zangwill, Zitat: So wie es steht, wandern jüdische Flüchtlinge hier, dort und überall umher, nahezu immer ungastlich empfangen. Warum sollten sie nicht einen Mittelpunkt für sich selbst anstreben, wo sie eine Gelegenheit hätten, sich in der Landwirtschaft oder im Außenhandel den Lebensunterhalt zu verdienen, nur den eigenen, selbst auferlegten Einschränkungen unterworfen? Zitat Ende. Und hier der große Ahad Haam, Zitat: Isolierte Gruppen von Juden, die die Welt durchwandern, hier, dort und überall, können nicht mehr sein als eine Art formlosen Rohmaterials, bis ihnen ein einziger dauerhafter Mittelpunkt gegeben wird, der sie alle anziehen und so die zerstreuten Atome in ein einziges Gebilde klar umrissenen und sich selbst erhaltenden eigenen Charakters verwandeln kann. Zitat Ende. Mit dem parodistischen Buchtitel richte ich nun an das zionistische Narrativ die Frage: Wer genau wandert denn da? Meine zynisch gefärbte Titelwahl sollte das Konzept jüdischer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erschüttern. Der Titel spiegelt meine Tendenz, den zionistischen Diskurs zu dekonstruieren. Meine Lesart jüdischer Identitätspolitik und Ideologie zielt auf ein philosophisches Verständnis. Anstatt nach Historizität und einem politischen Verständnis suche ich nach der jüdischen Interpretation von Geschichtlichkeit und der Metaphysik, die die jüdische politische Identität dementsprechend definieren. Ich bin mir völlig bewusst, dass ein solcher Ansatz seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges unpopulär ist. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass der verheerende Zustand der Weltverhältnisse dringend eine sofortige konzeptionelle Wende in unserer intellektuellen und philosophischen Einstellung zu Politik, Identitätspolitik und Geschichte erfordert. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass mehr als irgendjemand sonst gerade die Zionisten und jüdischen Antizionisten einen großen Gewinn aus der Auseinandersetzung mit meinen Ideen als Mittel der Selbstreflexion und offenen Debatte ziehen können.